Das Sterbefest von Balladen von Karl Spitteler, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Das Sterbefest. Als noch Saturn der Herr der Erde war, geschah das Sterben einmal nur im Jahr. Nicht einsam litt der Mensch die Todesnot, es war ein feierlicher Völkertod. Auf eine Weise standen sie vereint, Brüder und Unbekannte, Freund und Feind, von Andacht her, von Sympathie gestärkt, die Auserlesenen, die der Tod gemerkt. Der König brach das Schweigen und begann: Kinder des Todes, schaut einander an! Weil man nun sterben muß und scheiden soll, so lasst hiernieden Bitterkeit und Groll. Was du gelitten, was geduldet hast, wirf's hinter dich, s ist eitel Herzenslast. O folgt dem Ruf, der euch im Herzen tönt, auf denn, es scheide keine unversöhnt. Ein Schauer schüttelte die Opferschar, und zaudernd maß sich manches Feindespaar. Der feuchte Blick, der ihm entgegenschmolz, entwaffnete den eigensinnigen Stolz. Sie fühlten sich einander leid verwandt, und jeder bot dem andern treu die Hand. Zum Zweiten redete die Königin: Aus dem Verluste pflüge den Gewinn, kein Schicksal ist auf Erden noch so graus. Die Liebe schöpft ein Körnchen Glück daraus. Ist einer, der im tiefsten Herzengrund denkt an die Jungfrau mit verschwiegnem Mund. Er trete vor sie hin und meld es frei, damit ihm Dankestrost und Antwort sei. Des Todes Allmacht sprengt der Sitte Zwang, wo seinem Odem fallen Stand und Rang. Jetzt, wie zur Quelle, die ihn labt und heilt, der dürst'ge Wanderer frohlockend eilt, so flog, vom Hoffnungssonnenstrahl beseelt, jeder zu jene, die sein Herz erwählt. Ein Sehnsuchtsschrei, ein stammelnder Erguss, und Scham und Jubel einten sich im Kuss. Horch, Harfenhauch und psalte Harmonie, andächtig fällt die Menge auf die Knie. Ein Todesherold mit bekränztem Schwert reitet heran auf schwarzumflortem Pferd. Gegrüßt, ihr auserwählten Helden ehr, in Gottes Namen, Freunde, folget mir! Fest steht und unverrückt des Schicksalsschluss, darum geschehe, was geschehen muß. Da brandete das Abschiedsschmerzenmeer, und tausend Namen schluchzen hin und her. Der Herold hielt sein Angesicht verhüllt, bis daß der Schmerz sein billig Maß erfüllt. Dann winkt er mit der Hand, die Trommel schlug, von hinnen wankte der verlorene Zug. Die Brüder gaben eine Strecke weit, dem topgelobten Trüblein das Geleit, bis an die Landesgrenze, wo der Weg bergend schleicht über einen Brückensteg. Dort stellten sie sich längs dem Wasserlauf hüben und drüben auf dem Ufern auf. Von Weidendichicht, das das Bach besetzt, brach jeder sich ein junges Zweiglein jetzt. Das reicht er seinem Gegenüber dar, so daß von dieser und von jener Schar kreuzweis verschlungen ein lebendig Band von grün gezweigt die Trennung überwand. Dann sangen alle ohne Unterschied im Doppelchor ein tausendstimmig Lied. Getröst, ob auch uns trennt des Todes Schlund, wir stammen allesamt aus einem Grund, wird Seelen allzumal nach einem Schluss, der das der Streute wieder sammeln muß. Kein Hauch, kein Staub verliert sich aus der Welt, kein Stein ist, der ins Bodenlose fällt. Ein Faden läuft im Irrwall der Natur, wohin du stehst, du trittst auf eine Spur. Die Tröpflein rinnen unterm Fels daher, so blind sie sind, sie finden doch das Meer. Zuletzt ist Gott, du Oberst winkt ein Pol. Lebt wohl, ihr Herzgeliebten, lebet wohl! In einem Gletscherwirrsal oberhalb den Menschenland lag eine öde Alp. Man nannte sie die Alp zum bösen Weh, denn dazumal auch tat das Sterben weh. Drei Tag und Nächte hörte man von dort röcheln und stöhnen, Schlachtgeschrei und Mord. Dazwischen, tröstlich wie ein Sonnenstrahl in finsterer Nacht, Lobpreisen und Choral. Doch wenn die blutige Arbeit war bestellt und Schweigen schwebte überm Leichenfeld, dann senkten sie die Toten all hinab in ein gemeinsam alle Seelengrab. Ein einzig großgesinnt Erinnerungsmahl umarmte die Verblichnen allzumal. Für alle galt, für jeden war gemeint die Träne, die um einen ward geweint. War keine so verachtet und gering, der nicht ein kleines Tröpflein mit empfing. Ende von Das Sterbefest. Aufgenommen von Algie Pagg.